SWR 2 Feature. Amazon streikt wieder und das zu Recht für einen Tarifvertrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Streikversammlung im hessischen Bad Hersfeld. Adventszeit 2014. Gedränge. Wir in der Öffentlichkeit für den Tarifvertrag bundesweit und weltweit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Erfolg, denn ich darf nicht stehen für sein Kampfreden, Pathos, so Beifall. Dann die Frage, wer als Streikposten vor ein Lager geht. Bitte gebt mal Handzeichen, wer jetzt im Anschluss nach Vereins und nach dort Streikposten. Bitte Handzeichen. Keine Hand geht hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5 höre ich ein weiteres Angebot. 6. 2 fehlen immer noch. Wir brauchen 8. 2 Leute noch. Die Sache mit der Solidarität. Wie Gewerkschaften um Einfluss kämpfen. Von Kaspar Domen. Bis heute hat Verdi bei Amazon keinen Tarifvertrag erkämpft. Und der IG Metall droht das Gleiche bei Tesla im ersten europäischen Werk des US-Elektroautobauers. Dabei probieren Gewerkschaften Neues. Schicken Spezialisten in Firmen, die Gewerkschaften strikt ablehnen. Kooperieren mit Klimaaktivisten, gar mit dezentralen linken Gewerkschaftsgruppen, beziehen Nicht-Gewerkschafter in ihre Tarifarbeit ein. Früher undenkbar. Trotzdem verlieren sie an Macht. Wie steht es um gewerkschaftliche Solidarität in Deutschland? Ich verabrede mich mit dem Verdi-Chef, der mächtigsten Frau der IG Metall, Vertretern einer radikalen Basisgewerkschaft, einer Klimaaktivistin, einem YouTuber und vor allem Arbeiterinnen und Arbeitern, und löse ein Ticket nach Bad Hersfeld. In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk. Andreas Gang. T-Shirt mit Schriftzug der Toten Hosen. Sneaker, Plastikband am Handgelenk. Work hard, have fun, make history, war so der Spruch von Amazon. Wir haben daraus Work hard, have fun, make Tarifvertrag gemacht. Das habe ich jetzt seit 2014 am Handgelenk. Andreas Gangel hat schon vieles bei Amazon im Lager gemacht. Nun sortiert er Rücksendungen. Aber nicht er, sondern ein Computer entscheide, ob eine Ware im Müll oder im Verkauf lande. Könnte man bald sagen, man kann einen interessierten Affen dahinsetzen, der kann das auch machen hier. Was mich halt motiviert, ist unser Arbeitskampf und bin seit der letzten Wahl als Nachrücker im Betriebsrat und bin da aktiv und habe jetzt auch meine Seminare gemacht und das motiviert einen dann schon für die Leute was zu tun, für die Kollegen. Er war im Advent 2014 auch bei der Streikversammlung. Damals war auch so, vorm Tor dann stehen mit der Verdi-Weste, dann sieht mich ja der Chef und so. Also, da war auch noch nicht so das Selbstbewusstsein da, ganz offen als Verdianer aufzutreten. Verdi-Chef Frank Wernicke. Bei Lichte betrachtet sind die Befürchtungen der Kolleginnen und Kollegen, die bei Amazon in Bad Hersfeld gestreikt haben, ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Amazon ist einer der Arbeitgeber, die alles daran setzen, gewerkschaftliches Leben klein zu machen. Da werde mal Geld geboten für eine Abfindung oder es werde ein Fehler gesucht oder konstruiert, um jemanden loszuwerden. Wie geht man dann damit als Gewerkschaft um, wenn die Leute diese Angst haben? Der beste Weg ist, deutlich die Mehrheit zu repräsentieren. Die Arbeitgeber sind so lange frech, wie sie es sich erlauben können und wie sie Einzelne identifizieren können und versuchen können, in der Belegschaft zu isolieren. Erhebt sich Verdi bei Amazon? Nein. Ich meine, das ist ganz, ganz dickes Brett und ja nicht nur in Deutschland, sondern global. Amazon setzt alles daran, um das Zustandekommen von Tarifverträgen weltweit zu verhindern. Übrigens auch, indem sie in die Arbeitgeberverbände eintreten. Das haben sie auch hier in Deutschland gemacht. Natürlich mit dem einzigen Ziel, im Arbeitgeberverband ein Klima herzustellen, dass es ja nicht zu einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag kommt. Industriesoziologe Klaus Dörre. Einer der besten Kenner der Gewerkschaften in Deutschland verweist auf ein Dilemma bei den Streiks bei Amazon, die für ihn Streiks eines neuen Typs sind. Demonstrativer Streik ist, keine unmittelbare ökonomische Wirkung erzielt und der auch der Rekrutierung von Mitgliedern dient. Das sind ja Minderheitenstreiks, muss man ganz klar sagen. Also die, die streiken in den deutschen Standorten, das ist nicht die Mehrzahl der Beschäftigten. Ne? Und all diese Erfahrungen muss so eine Gewerkschaft wie Verdi überhaupt erstmal machen, müssen die Betriebsräte machen. Zum Teil geht es darum, überhaupt Betriebsräte gründen zu können. Amazon steht stellvertretend für eine sich vergrößernde tariflose Zone in Deutschland. Die Zahl der Beschäftigten, für die ein Branchentarifvertrag gilt, sank seit 2000 von über 70% auf 51%. 1994 waren mehr als 9,7 Millionen Mitglied einer DGB-Gewerkschaft. Heute sind es weniger als 6 Millionen. Sie verlieren eigentlich in allen frühindustrialisierten Ländern an Organisationsmacht, das heißt an Mitgliedern, teilweise auch an Mobilisierungsfähigkeit. Gewerkschaftliche Solidarität begeistert aber auch bis heute Menschen und verändert ihr Leben. In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Ich war früher total verklemmt, total ruhig. Und jedenfalls in dem Arbeitskampf und mit Interviews bin ich es, glaube ich, nicht mehr. Andreas brach sein Informatikstudium ab, weil er Geld verdienen musste. Leiharbeitsfirmen gearbeitet, dann zwischenzeitlich mit Personalserviceagenturen. Das waren die Leiharbeitsfirmen vom Arbeitsamt mit noch weniger Geld. Dann hatte ich in der Kellerei gearbeitet, hier in der Flaschenabfüllung. Und danach bei dem Automobilzulieferer. Also so richtig schöne Tingeltour für eine Firma, die hat Folie hergestellt, Plastikfolie. Da gab es überhaupt keine Pausen. Da 8 Stunden am Stück durcharbeiten. Die Maschine musste laufen, also mussten die Leute auch laufen. Gewerkschaften kannte er weder aus seinem katholischen Elternhaus noch aus der Schule. Nee, überhaupt nicht. Sondern nur aus dem Fernsehen. Ich habe die Bilder in den Nachrichten noch im Ruhrgebiet, wenn die gestreikt haben. Ganze Autobahn voll war mit Leuten und da marschiert sind. Die Bilder habe ich noch im Kopf. Persönlich selber hatte ich mit Gewerkschaft eigentlich gar keinen Kontakt. Und das war erst, wo ich bei dem Autozulieferer war und konnte da damals keine Kündigungsschutzklage einreichen. Da hatte ich mir damals gesagt, hier, und wenn du deinen Festvertrag bei Amazon hast, dann gehst du sofort in die Gewerkschaft. Im Winter ordnete Amazon Fahrgemeinschaften für die Belegschaft an, weil die Parkplätze nicht ausreichten für das Weihnachtsgeschäft. Andreas Gangel freundete sich mit seinem Mitfahrer Christian Krähling an, später ein gewerkschaftlicher Wortführer. Christian war unser Anführer. Er konnte mit den Leuten unheimlich gut reden, aber er konnte auch die Leute auch mitnehmen. Oft reden die beiden über die Gewerkschaft, Amazon, Politik. Aber sie unterhalten sich auch über Gott und die Welt und immer wieder über Musik. Andreas legt nebenher als DJ auf. Christian bringt Gefühle und Gedanken seines gewerkschaftlichen Tuns auch musikalisch zum Ausdruck. Etwa in dem Text über Arbeitende, die von Gewerkschaften wenig halten, gesungen von dem Liedermacher Ernesto Schwarz im Arbeitskampf bei Amazon. Ihr könnt über uns lachen oder könnt uns ignorieren, verflucht oder verspottet uns und hofft, dass wir verlieren. Ihr könnt auch gerne meckern und ihr könnt uns auch beschimpfen und über alles, was wir machen, ruhig die Nase rümpfen. Amazon, Streiklieder! Christian erlebe ich erstmals im Advent 2014. Als er bei dem Streik mit anderen auf seine Kolleginnen und Kollegen einredet. Also 1, 2, 3, 4, 5 höre ich Erweiterungsangebot. 6 wir brauchen 8. Fragte ihn nach seiner Motivation. 2 Leute noch. Was mich eben daran stört, ist, dass es nicht mitbestimmt ist. Also wir würden gern darüber mitbestimmen. Wir bringen die Leistung. Und dementsprechend würden wir gerne mitbestimmen, auch über Lohnhöhe, über sonstige Leistungen. Seitdem sich die Beschäftigten organisierten, hat sich einiges getan. Sie erhalten regelmäßig Lohnerhöhungen und ein Weihnachtsgeld, was das Unternehmen zunächst als unamerikanisch abgelehnt hatte. Und es gibt einen wehrhaften Betriebsrat in Bad Hersfeld. Den Nutzen macht Andreas Gangel am Beispiel einer Software deutlich. Der Computer analysiert die Daten von den Mitarbeitern und entscheidet, aufgrund der Art der Arbeitsweise des Mitarbeiters, dass der Mitarbeiter einen Fehler begehen wird. Darüber sollte dann Feedback gegeben werden, dass der Mitarbeiter Fehler machen wird, also in Zukunft. Das konnte halt auch über diese vom Betriebsrat verhindert werden, wird an anderen Standorten genutzt. Du hast noch gar keinen Fehler gemacht, du wirst aber angeschissen, dass du Fehler machen wirst. Also totaler Irrsinn. Einen Fuß in die Tür bekam Verdi bei Amazon in Bad Hersfeld durch die in den USA entwickelte Organizing-Methode. Einzelne Organizer sollen Gemeinschaften stärken und zum Handeln motivieren. Die Gewerkschaft schickte zwei geschulte Mitarbeiter. Einer war Heiner Reimann. Wir haben uns die ersten 3 Monate selbst als Gewerkschaftsgeister bezeichnet. Amazon erlaubte ihnen den Zutritt zu der Kantine. Aber die Beschäftigten hatten Berührungsängste. Wenn man freudestrahlend auf Menschen zugelaufen ist und war erkennbar als Gewerkschafter, dass die Menschen ganz schnell aus dem Fenster geguckt haben, an die Decke oder irgendwo anders hin, auf jeden Fall uns nicht angeguckt haben und eine Riesenangst hatten, mit uns überhaupt gesehen zu werden. Erste Kontakte zu Arbeitenden knüpften sie, als sie über befristete Arbeitsverträge informierten. Der Eisbrecher für uns, um überhaupt mit der gesamten Belegschaft in Kontakt zu kommen und dass Menschen sich trauen, mit uns gesehen zu werden und angesprochen zu werden, war eine Aktion vor den Werkstoren. Es war Osterzeit. Sie kauften 5 transparente Tonnen und 1000 Plastik-Ostereier. Beschrifteten die Tonnen mit Problemen. Wenig Gehalt, Leistungsdruck, wenig Respekt, mangelnder Urlaub. Dann rollten sie die Tonnen vor den Ausgang des Amazonlagers und baten Arbeitende, ein Ei in die Tonne mit ihrem Hauptproblem zu werfen. Da die Tonne transparent war, konnte auch jeder, der da teilgenommen hat, erkennen, ob er alleine ist mit seinem Problem oder ob es ein kollektives Problem in diesem Betrieb ist. 2000 Eier landeten in den Tonnen, die meisten in Zweien. Das war die Bezahlung. Das zweithäufig genannteste Thema, und das war noch nicht mal so ein Riesenabstand, war das Thema mangelnder Respekt. Das Leben von Andreas veränderte sich durch das gewerkschaftliche Engagement. Vorher ist man an die Arbeit gekommen, hat seine Arbeit getan, hat seine Probleme und hat die Probleme wieder mit nach Hause genommen und das war's. Es traf man sich, sprach über die Probleme, hat auch nochmal zusammengeblieben, hat noch ein Bierchen getrunken und hat so eine Gemeinschaft aufgebaut hier. Das hat es ja total verändert hier. Also man Seit 2013 machen die Streiks der Arbeiter und Arbeiterinnen in Bad Hersfeld bundesweit Schlagzeilen. Einen Tarifvertrag gibt es bis heute nicht. In anderen Betrieben erreichten Organizer schneller einen Tarifvertrag. In der Universitätsklinik Jena banden Organizer sogar Nichtmitglieder aus der Klinik in den Arbeitskampf ein und ließen die Basis den Tarifvertrag entwerfen. Gewerkschaftsforscher Klaus Dörre: Diese 80 Leute haben den Tarifvertrag selbst in den Eckpunkten geschrieben, formuliert. Wäre undenkbar gewesen in früheren Zeiten. Sie haben damit aber auch eine hohe Akzeptanz gehabt, dessen, was da verhandelt wird. Alle 80 konnten nicht mit in die Tarifkommission aus Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Aber sie wurden kontinuierlich unterrichtet und mussten zustimmen. Auch inhaltlich betrat die Gewerkschaft Neuland. Weil der Tarifvertrag vorsieht, dass im Klinikum 400 neue Stellen geschaffen werden sollen. Das bedeutet ja faktisch, dass die Gewerkschaft qua Tarifvertrag ins Direktionsrecht eingreift, weil sie die Personalbemessung mit beeinflusst und damit auch die Leistungspolitik reguliert im Unternehmen, nicht? Das sind sehr unkonventionelle Wege, die jetzt in der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit erprobt worden sind und wo man mal sehen muss, was dabei rauskommt. Richtig unter Druck setzen könnten die Beschäftigten Amazon, wenn viele Lager im In- und Ausland gleichzeitig bestreikt würden. Eine Mammutaufgabe. Aber erste Bande sind geknüpft. Kolleginnen und Kollegen, wer fehlt denn noch? 2019. Wir kommen aus Polen, von Amazon in Polen. Przyjechaliśmy tu też dlatego, że Jeff Bezos jest najbogatszym człowiekiem również dzięki nam, a równocześnie płaci nam 4 razy mniej niż w Niemczech. Wir sind hier auch deswegen, weil Jeff Bezos der reichste Mensch der Welt ist, durch uns, durch unsere Arbeit und gleichzeitig zahlt er uns in Polen 4-mal weniger als unseren Kollegen in Deutschland. Der Wunsch zum Kennenlernen kam von polnischen Kollegen. Ist eine syndikalistische, basisdemokratische Gewerkschaft, die bei Amazon da in Polen hauptsächlich die Kollegen organisiert und die haben dann Kontakt zu uns gesucht. Daraus ist praktisch unsere internationale Vernetzungsgruppe entstanden, die Amazon Workers International. Man verstand sich. Selbst da ist es wieder so, dass im Endeffekt alles die gleichen Probleme sind. Aber die Sache mit der grenzüberschreitenden Solidarität ist kein Selbstläufer. Viele Beschäftigte in Deutschland sehen in den polnischen und spanischen Kollegen eine Konkurrenz. Und die Geschäftsleitung schürt diesen Wettbewerb. Das ist die Konkurrenz und wir müssen besser sein wie die Konkurrenz. Christian und ich, wir haben immer gesagt, nee, das sind unsere Kollegen, die sind in der gleichen Situation wie wir, das sind nicht unsere Gegner. Wir waren da immer sehr offen gegenüber den polnischen Kollegen. Und lernen so eine ganz andere Art Gewerkschaftsarbeit kennen. Gerade bei den polnischen Kollegen ist ja so, dass die Kollegen sich selber organisieren, weil die keinen Apparat drüber haben, wie wir es hier mit Verdi haben, sondern die müssen ja alles selber außerhalb der Arbeitszeit machen. Und das ist natürlich viel näher auch an den Kollegen dran und irgendwie ganz andere Art, ihr Gewerkschaft zu leben. Schwierig wurde es innerhalb der eigenen Gewerkschaftsfamilie, als sie die syndikalistischen Kollegen einbeziehen wollten. Das sorgte im internationalen Kontext für Probleme. Auf lokaler Ebene war das kein Problem. Die Sache ist halt in den höheren Ebenen. Diese Basisgewerkschaft in Polen, die ist natürlich nicht in dem Uniglobal-Verband drin. Der Internationalen Gewerkschaftsföderation für den Dienstleistungsbereich mit 20 Millionen Mitgliedern. Der gehört aus Polen die Solidarność an. Die Solidarność hat aber kaum Leute bei Amazon organisiert. Das ist hauptsächlich die IP, wie sie sich nennt. Dann gab es internationale Treffen von Verdi Uniglobal organisiert und die durften nicht mitmachen. Dann durften sie dabei sein, durften aber nur zuschauen. Das war am Anfang relativ schwierig hier. Da musste man dann von der Basis her dann nach oben aus sagen, hier, das sind unsere Kollegen und die sind mit dabei. Und musste schon auch, ich sag mal, ein bisschen Druck ausgeübt werden. Erschwerend kam der Zwist zwischen den beiden polnischen Gewerkschaften hinzu. Die waren sich ja dann auch Spinnefeind in Polen und da gibt es inzwischen auch eine Zusammenarbeit. Das hat sich auch entwickelt. Ist ja eigentlich auch verrückt, dass man sich als Gewerkschaft Konkurrenz macht, wenn man eigentlich so einen mächtigen Gegner hat. Die andere Gewerkschaft kann eigentlich nie der Gegner sein, sondern der Gegner ist wer anders. Du willst mit mir Löhne verhandeln. Mit den Kollegen anbandeln, euer Wohl interessiert jedoch nicht, denn ich will nur ausbeuten dich. Syndikalistische dezentrale Gewerkschaften, organisiert als Syndikate oder Räte. Die Vorstellung ist so alt wie die Arbeiterbewegung. Während der Weimarer Republik gehörte der Gewerkschafter Fritz Carter zu den Verfechtern der Idee. Grimmig drein schaut er auf einer alten Schwarz-Weiß-Fotografie im Büro der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnen-Union FAU Berlin im Stadtteil Wedding. Ich bin Christian, ich bin 33 Jahre alt und wohne tatsächlich auch im Wedding. Sonst habe ich mal in meiner Biografie 3 Jahre in der Pflege gearbeitet, dann soziale Arbeit studiert im Bachelor, anschließend in Master gemacht, dann in soziokulturellen Studien. Jetzt gerade frisch bei der Deutschen Post als Briefzusteller raus. 1 Jahr war ich da tätig. Mein Name ist Florian, ich bin 41 Jahre alt, bin in der Jugendarbeit tätig und habe mich früher auch länger mit Einzelfallhilfe beschäftigt, mit Menschen mit Behinderung. Ursprünglich mal Sozialassistent gelernt, dann Abitur auf dem 2. Bildungsweg gemacht und dann Soziologie studiert. In der FAU bin ich seit 2004 aktiv. Wir vereinbaren es, bei ihren Vornamen zu belassen. Die FAU ist eine internationale Organisation, gegründet 1977 in Spanien. Auf Betreiben von Anarchisten, deren Ideen in der spanischen Gewerkschaftsbewegung eine lange Tradition haben. Was ist ihr Ziel? Dass sich Leute da organisieren, wo sie arbeiten, in einer demokratischen Art und Weise, mit dem Anspruch auch, dieses Umfeld auch zu demokratisieren. Und dann natürlich sich über den Betrieb hinaus zu föderalisieren mit anderen Menschen und Gruppen, Betriebsgruppen, die den gleichen Ansatz haben. Im besten Falle das damit bewirken, dass die gesamte Gesellschaft sich verändert. Und zwar sich dort gerade verändert, wo sie am wenigsten demokratisch ist, nämlich im wirtschaftlichen Bereich. In Deutschland gibt es unter dem Dach der FAU unabhängige Gruppen, lokale basisdemokratische Gewerkschaften, sogenannte Syndikate. Die Basis entscheidet. Es gibt keine Führungsgremien und hauptamtliche Funktionäre. Rund 1000 Mitglieder hat die FAU in Deutschland. Verglichen mit fast 6 Millionen Mitgliedern der DGB-Gewerkschaften fast niemand. Wir haben momentan wenig Leute, die tatsächlich an der Basis aktiv sind. Uns geht es nicht um Symbolkämpfe. Uns geht es auch nicht darum, dass wir für das, was wir tun, Mehrheiten finden, in dem Sinne, dass Leute Mitglied werden oder dass sie eine Solidaritätserklärung unterschreiben, sondern es geht bei unserer Gewerkschafts-Idee, Stichwort Syndikalismus, geht es darum, demokratische Interessenvertretung der Beschäftigten an den Arbeitsplätzen selber. Und wenn das langsam dauert, dann dauert es halt langsam. Aber es funktioniere. Und das haben wir an Teiletappen auch schon wahrnehmen können, dass wenn wir das demokratisch und kollektiv angehen und kein Tempo vorgeben, was die Beschäftigten nicht mitgeben können, sondern wenn die Beschäftigten selber die Interessen setzen und das Tempo setzen, dass dann die Aktionen, die passieren, auch getragen werden von denen, die sie eben mit verabschiedet haben. Warum engagieren Sie sich in der Kleingewerkschaft? Bei mir ist es, würde ich sagen, eher idealistisch motiviert. Die DGB-Gewerkschaften, die ja dann die erste Variante wären, die ansonsten in Frage gekommen wäre, ja, da hätte ich eher das Gefühl gehabt, da trete ich jetzt bei wie zu so einer Versicherung oder so. Und das hätte mich überhaupt nicht angesprochen. Trotzdem war beiden anfangs einiges unklar an dieser Art von Gewerkschaftsarbeit. Es war, wenn ich ehrlich bin, im Rückblick ist es auch einfach ehrlich zu sein, total schwierig sich vorzustellen, dass wir jetzt außerhalb von einer DGB-Gewerkschaft und nicht als bezahlte Funktionäre eine gewerkschaftliche Arbeit machen. Das haben wir uns dann in mini kleinen Schritten in den folgenden Jahren so in Try-and-Error-Verfahren erarbeitet. Und der erste Punkt, wo ich das richtig gemerkt habe, dass wir das jetzt tun, auch weil wir die Anerkennung von außen dann dafür bekamen, war eben dieser Konflikt im Kino Babylon. Ein Kino gegenüber der Volksbühne im Herzen Ostberlins. Die Belegschaft wollte mit Hilfe der FAU einen Haustarifvertrag erkämpfen und rief deswegen zum Boykott des Kinos auf. Wo man gemerkt hat, okay, da ist eine Belegschaft, die hat sich bei uns organisiert. Wir konnten denen vermitteln, dass wir sie unterstützen und wir haben es ja auch faktisch getan. Wir haben also als Nicht-Betriebsmitglieder haben wir auch sie dabei unterstützt, jeden Tag vor dem Laden Flyer zu verteilen mit einem Boykottaufruf. So. Diese ganze Dynamik habe ich da zum ersten Mal erlebt. So, ne? Seitdem wusste ich irgendwie erst eigentlich wirklich, was wir da machen wollten, weil ich es praktisch erlebt hatte. Und das geht, glaube ich, auch vielen anderen so, die das dann danach noch erlebt haben, so dieser Moment. Bundesweit bekannt wurde die Berliner FAU mit ihren Aktionen für Bauarbeiter aus Osteuropa und die Fahrradkuriere des Lieferdienstes Deliveroo. Ich erzähle den beiden von meinem Erlebnis bei den Amazon-Beschäftigten und erinnere an den wilden Streik von Arbeitern in Köln bei Ford 1973, als tausende Arbeiter das Werk stilllegten gegen den Willen der IG Metall. Lange her. Die Arbeiterklasse hat auch schon lange einfach keine großen Erfolge mehr wahrnehmen können. Ich denke, das ist so ein bisschen der Widerspruch, den wir auch in der Gewerkschaftsarbeit sehen. Also aktive Mitglieder gewinnen wir, wenn wir Erfolge vorweisen können, die Vorbildfunktion haben, wo sich Leute eben in den Kämpfen wiedererkennen und dann in den Problemen wiedererkennen. Wie kriegst du aber diese Erfolge? Dazu brauchst du aktive Mitglieder. Er sieht die herkömmlichen Gewerkschaften in Abwehrkämpfen. Wir sehen es gerade, GDL kämpft für eine Lohnerhöhung, die nicht mal die Inflation ausgleicht. Wir sehen den Verzweiflungsstreik der Pflegebeschäftigten an den Berliner Krankenhäusern, an den städtischen Krankenhäusern. Das sind ja auch keine Erfolge, wo Gewerkschaften vermitteln können. Es macht total Sinn, gewerkschaftlich aktiv zu sein, um eure Interessen zu vertreten, um vielleicht auch Erfolge im Sinne von Landgewinn erreichen zu können. Stattdessen hat man das Gefühl, ja, es gibt seit Jahrzehnten Gewerkschaften und was wir erfahren, ist eigentlich eine zunehmende Landnahme des Kapitals, die es immer weiter in unsere Leben und unsere Alltage eingreift. Mir kommen Begegnungen im globalen Süden in den Sinn. Mit Frauen und Männern, die sich gewerkschaftlich organisieren, obwohl ihr Leib und Leben bedroht ist. Solche Angst braucht in Deutschland glücklicherweise niemand als Gewerkschafter zu haben. Trotzdem wirken auf mich viele Beschäftigte hierzulande mutloser als im globalen Süden. Warum eigentlich? Man hat was zu verlieren, sagt Soziologe Klaus Dörre und spricht über die Konkurrenz von Menschen und eine Kaskade des Neids. Da beneide der illegale Migrant den Hartz-IV-Empfänger, der wiederum den Teilnehmer einer besser bezahlten Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beneide, der wiederum den besser gestellten Leiharbeiter und dieser wiederum jene mit Zeitvertrag beneide, der wiederum Menschen mit fester Stelle beneide. Es ist ungeheuer schwer, den jeweiligen nächsten Schritt nach oben zu machen. Wer im prekären Sektor steckt, steckt fest, wenn man so will. Wer Arbeiterin oder Arbeiter ist, nur mittlere Reife hat, steckt fest, wenn er den Job erreicht hat. Überall herrscht die Angst, den kleinen Schritt nach oben nicht machen zu können. Das ist sozusagen ein Grundphänomen in unserer Gesellschaft. Es ist keine Abstiegsgesellschaft, sondern eine Nicht-Aufstiegsgesellschaft. Selbst wem es gelingt, eine feste Stelle zu ergattern, dem sitzt die Angst weiter im Nacken. Daraus erwächst eine Angst, die Festanstellung als Privileg, erwächst eine Angst, was zu verlieren. Gift für gewerkschaftliche Solidarität. Genauso wie das schwindende Selbstbewusstsein der Arbeiter. So ein Kernsatz, egal ob links oder rechts, bei Arbeiterinnen heutzutage lautet, Arbeiter wirst du oder Arbeiterin wirst du nur, wenn du musst. Wer kann, der geht ins Büro oder studiert. Nicht? Also das ist ganz anders als in den 1950er Jahren, in dieser klassischen Studie von Opitz und Barth, die ja im Stahlwerk Rheinhausen so ein dichotomisches Oben-Unten-Bewusstsein festgestellt haben. Das gibt es nach wie vor. Aber das war verbunden mit gar nicht mit dem Empfinden, abgewertet zu sein, sondern mit der Hoffnung, kollektiv aufsteigen zu können. Nur gemeinsam aufsteigen zu können. Eigentlich müsste sich das ändern, denke ich. Schließlich brummt die Wirtschaft. Es gibt viele offene Stellen. Müsste das nicht mehr Menschen animieren, Gewerkschaften beizutreten und bessere Rechte und Geld zu verlangen? Es braucht Zeit, sagt Florian von der FAU. Wir haben jetzt einige Jahrzehnte Neoliberalismus hinter uns und der hat schon mehrere Generationen geprägt. Ich denke, sehr viele Menschen haben keine Erfahrung mit Solidarität machen dürfen. Können sich jetzt gar nicht vorstellen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch nicht denkbar für sie. Sehr abstrakter Begriff, der irgendwie aus der Vergangenheit kommt. Wenn man sich das nicht vorstellen kann und nicht erlebt hat, dass es was bringt, zusammenzuhalten, dann ist ja, glaube ich, die Idee, einer Gewerkschaft beizutreten, nicht so naheliegend. Und eine große Zahl überzeugter Gewerkschafter geht in den Ruhestand. Diese Generation der Post-68er, die ist bereits raus oder rotiert jetzt raus, auch aus Funktionen. Da merkt man das ganz deutlich, nicht? Das sind Betriebsräte, das sind haupt- und ehrenamtliche Gewerkschafter. Das war eine Generation, wo für die Aktiven eigentlich klar war, der gewerkschaftliche Alltag ist das eine. Der ist ja oft nicht gerade spektakulär, nicht? Das wiederholt sich. Man muss da wirklich ein breites Kreuz und ein dickes Fell haben, um das dauernd machen zu können. Das waren Leute, die der Meinung waren, die Gesellschaft wird demokratischer, wenn es starke Gewerkschaften gibt. Das fällt weg. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Er sei nur ein kleiner Arbeiter, singt Christian Krähling. Heartless is the devil and unscrupulous too. Gerd Müller ist rausrotiert. Also ich habe ja 1972 im Hafen angefangen und 2010 aufgehört. Das sind 38 Jahre. Er hat Germanistik, Soziologie und Geschichte studiert. Statt Lehrer wurde er Hafenarbeiter. Aus einem politischen Impuls. Ich war damals überzeugt, dass es gut wäre, da wo sozusagen eine Wurzel unseres Wirtschaftssystems ist. Da zu schauen, kann man da mit Menschen in Diskussionen kommen, Erfahrungen weitergeben. Musste aber erst mal anpacken. Kaffeesack 60 Kilo, Kakaosack 60 Kilo, Pfeffersäcke 85 Kilo, Haselnusssäcke 98 Kilo. Da habe ich mich, glaube ich, schon lange Zeit sehr schwer getan. Vor allen Dingen habe ich meinen Partnern Schwierigkeiten gemacht. Man bewegt so einen Sack ja immer zu zweit. Und ich glaube, dass die sehr viel Geduld mit mir gehabt haben, bis ich dann begriffen habe, das ist ein Handwerk. Die Hafenarbeiter schufteten zusammen. Kit für Solidarität und gemeinschaftliches Handeln, auch ohne Beschluss der Gewerkschaftsoberen. Wie den Boykott eines der ersten Billigflaggenschiffe, bis die Kollegen ihre Heuer bekamen und der Reeder einen Tarifvertrag unterzeichnete. Haben das Schiff die ganze Nacht blockiert und dann musste der Reeder mit seinem Geldkoffer kommen. Ich habe noch nie so viel Geld auf einen Haufen gesehen und $150.000 dahin blättern. Das war eine tolle Erfahrung, dass man sozusagen was machen kann. Aber mit dem Schleppen der Säcke war irgendwann Schluss. Mit dem Siegeszug der Containerschifffahrt zerbrachen Beziehungen. Es ist zum Beispiel im Arbeitsleben heute auch so, dass Menschen, die auf einem Containerterminal arbeiten, mit den Besatzungen praktisch überhaupt nichts mehr zu tun haben. Auch sonst bekamen sich die Arbeiter und Arbeiterinnen seltener zu Gesicht. Gift für die Solidarität. Die Arbeitsweise ist ja heute sowas von individualisiert. Die Menschen machen ja nicht mal mehr Pausen zusammen, wo Menschen mal darüber reden, du hast du mal gehört und ich und da habe ich gelesen. Da ist die Kommunikation ja total zurückgebaut worden. Und das ist natürlich ein großes Hindernis, sich miteinander überhaupt, was die eigenen Interessen angeht und auch geschweige denn mit den Interessen anderer, mit denen man verbunden ist, auseinanderzusetzen. Jeder Mensch lebt wie ein Urwurm, wie ein Einer für alle, alle für einen. Das Grundprinzip gewerkschaftlicher Solidarität begeistert aber auch Einzelkämpfer mit modernen Tätigkeiten. Jörg Sprave, kräftig, Glatze, Bart, offenherzig, YouTuber. Meinem Arbeiter sagt ja, wenn es dir hier nicht gefällt, dann kannst du ja deine eigene Fabrik aufmachen. Das ist dasselbe, wenn man heute sagt, wenn es dir bei YouTube nicht gefällt, dann mach doch deine eigene Plattform. Das ist ebenso absurd. Und deswegen, bis auf den heutigen Tag, bin ich absolut davon überzeugt, dass eine Machtposition für einen YouTuber alleine nicht erreichbar ist. So entstand die YouTubers Union. Sie war dem Namen nach zwar eine Gewerkschaft, in der Praxis aber eine Facebook-Gruppe, der schließlich 27.000 Menschen folgen. Die IG Metall nahm den Ball auf und griff Jörg Sprave unter die Arme, der schließlich Manager von YouTube in den USA traf. Da haben wir jetzt eine ganz intensive Zusammenarbeit und wir haben auch schon viele Dinge konkret verbessert. Wir sind jetzt mittlerweile in vielen Teilbereichen auch eingebunden. Es war ein bombastischer Erfolg. Christiane Benner ist zweite Vorsitzende der IG Metall und damit die mächtigste Frau der größten Industriegewerkschaft der Welt. Der Umgang mit der Digitalisierung ist für Gewerkschaften von zentraler Bedeutung. Denn die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt enorm. Homeoffice, Plattformökonomie, digitale Lieferketten. Aber viele Probleme für die Arbeitenden bleiben gleich. Wir müssen einfach sehen, kriegen wir vielleicht ein paar gute Sachen aus unserer regulierten analogen Welt auf das Digitale übertragen, weil auch dort Menschen arbeiten, die vielleicht mal ohne Arbeit dastehen, die auch mal älter werden, die auch mal Phasen haben, in denen sie nicht arbeiten können, weil sie vielleicht krank werden. Also lasst uns doch irgendwie gucken, wie müssen sich soziale Sicherungssysteme auch verändern, wenn sich Erwerbsbiografien verändern. Aber die Gewerkschafterin will die Digitalisierung auch stärker nutzen, um die Mitglieder einzubinden. Ich glaube da an so eine Art Schwarmintelligenz und die müssen wir, glaube ich, besser aktivieren. Schneller, ich sag mal fast in Echtzeit, an das dran zu kommen, was unseren Leuten unter den Nägeln brennt. Anfang des Jahres hat die IG Metall das Projekt mit den YouTubern institutionalisiert und einen Verein gegründet. Bei Fairtube, das ist ja revolutionär, weil sich dort jetzt international auch Leute organisieren können. Wir versuchen jetzt mit der Community jetzt weiterzuarbeiten und dort halt nächste Schritte festzulegen. Das macht man ja nicht abstrakt, sondern mit den Leuten, mit den dort Aktiven zusammen und da sind wir gerade dabei. Jörg Sprave sprang ab. Sein YouTube-Kanal passe nicht zur IG Metall, erklärte er mir Anfang 2021. Damit endet eine ungewöhnliche Allianz einer Gewerkschaft. Andere entstehen. Forscher Klaus Dörre? Was man aber sehen kann, sind Allianzbildung von Gewerkschaften und Klimabewegung, zarte Pflänzchen, aber das beginnt. Seid ihr bereit für Dota Care? September 2019, Klimastreik. Ich habe ein Lied geschrieben dazu. Hier ist es, das heißt keine Zeit. Weltweit demonstrieren vor allem junge Menschen in tausenden Städten, in 150 Staaten. Auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor die Liedermacherin Dota Kehr. Wenn alles verbraucht und verbrannt ist, sind sie wohl drüber zu reden bereit. Vor uns der Kollaps und um uns die Gier. Und dafür haben wir keine Zeit. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten. Für die sich nur für Profit interessieren, obwohl sie es eigentlich besser wüssten. 270.000 Menschen lauschen. Anfang der 90er Jahre waren IG Metaller und Umweltschützer Verbündete. Gemeinsam erarbeiteten sie das offizielle Programm der Industriegewerkschaft Auto, Umwelt und Verkehr, umsteuern, bevor es zu spät ist. Die IG Metall forderte Fahrzeuge, die abgasarm und leise, äußerst sparsam im Verbrauch fossiler Energieträger und weitgehend wiederverwertbar sind. Christiane Benner? Die Schriftenreihe Auto, Umwelt und Verkehr, ich habe die auch verschlungen. Ich war damals selbst im Maschinenbauunternehmen Betriebsrätin. Wir hatten dazu Debatten auf den Jugendkonferenzen und haben uns vorgestellt, dass 3-Liter-Autos in Züge reinfahren und dann sozusagen mit dem Zug irgendwo hinfahren. Aber es kam anders. Statt 3-Liter-Autos vermehrten sich die SUVs auf den Straßen. Das brachte satte Gewinne für Konzerne und sicherte Jobs. Die IG Metall schaltete in den Rückwärtsgang und betrieb eine Interessenpolitik für den Verbrennungsmotor. Und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, kurz IGBCE, machte selbiges für die Braunkohle. Das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Umweltschützern war angespannt. Das war ein relativ antagonistisches Verhältnis lange, sagt Kaiser Borgnes. Sie leitet die Stiftung Arbeit und Umwelt der IGBCE. Aber ich bin der Meinung, das hat sich in den letzten Jahren geändert, vor allem nach Paris 2015, weil das allen klar geworden ist, es gibt eigentlich nur eine Richtung und das ist mehr Transformation, mehr Klimapolitik. Aber eben damit das gelingt, damit das schnell gehen kann, muss auch die sozialen Fragen und vielleicht auch teilweise Zielkonflikte da aufgefangen werden. Aber noch 2020 forderten Spitzengewerkschafter und einige Ministerpräsidenten eine Abwrackprämie für Autos, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Die hätte den Neuwagenverkauf ankurbeln sollen. Als die Bundesregierung diese erneute Abwrackprämie ablehnte, reagierten Gewerkschafter scharf. Der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hoffmann sprach von einem massiven Vertrauensverlust der Beschäftigten der Autoindustrie und angrenzender Branchen in die Sozialdemokratie. Und DGB-Chef Rainer Hoffmann sagte, die Bundesregierung müsse auf die Industrie und die Arbeitnehmer schauen, wenn sie die AfD klein halten wolle. Baut keine Straßen, baut Schienen, besteuert endlich das Kerosin. Raus aus der Kohle und zwar schnell und nicht irgendwann. Es ist klar, was zu tun ist und jetzt fängt es an. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi positionierte sich 2020 anders, nahm in der Klimafrage eine progressive Haltung ein. Verdi startete eine Kooperation mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future und dem Bündnis Unteilbar. Ein spontanes Bündnis ging voran. Geboren bei der Gründungsversammlung von Students for Future im Mai 2019 in der Universität Leipzig. Mit irren Mobilisierung, also das Audimax voll, hunderte von Studierenden vorm Audimax. Zum Star der Veranstaltung avancierte der Betriebsratsvorsitzende der Leipziger Verkehrsbetriebe, der um die Unterstützung der jungen Menschen in der bevorstehenden Tarifauseinandersetzung warb. Studierende von Fridays for Future gründeten in mehr als 25 Städten Solidaritätskomitees. Diejenigen aus der Klimabewegung, die da teilgenommen haben, haben die Tarifrunde unterstützt. Und umgekehrt hat Verdi die Tarifrunde angelegt als eine Klimaschutzrunde. Das ist eine neue Form der Kooperation, die es so vorher nicht gegeben hat. Von gleichen Interessen beim öffentlichen Personennahverkehr spricht Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer. Beim ÖPNV wird es so deutlich, wir fordern einen Ausbau vom ÖPNV, der soll schneller und günstiger werden. Und das geht aber natürlich nur, wenn auch die Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ÖPNV, also für zum Beispiel Busfahrerinnen und Busfahrer, vernünftig gestaltet werden, dass Menschen da ein gutes Arbeitsumfeld haben. Und das heißt, wir sehen eine ganz konkrete Interessenslage, die zusammenkommt. Gleichzeitig lernten sich beide Seiten näher kennen. Und als wir dann hier in Berlin zusammen gestreikt haben, zum Beispiel mit einer Reihe von Busfahrern, war das eine ganz beeindruckende Erfahrung, weil das waren Menschen, von denen man vielleicht von außen nicht erwarten würde, dass sie zum Klimastreik kommen und die letztendlich so ehrlich und nachdrücklich erzählt haben, was bei ihnen eigentlich im Arbeitsalltag passiert und warum es auch ihr Interesse ist, dass Klimaschutz gestaltet wird, das aber sozial, das war schon bewegend. Wenn unsere Gesellschaft den notwendigen Umbau angeht, fallen viele Tätigkeiten weg oder verändern sich. Allein in der Automobilindustrie, Deutschlands Leitindustrie, stehen massenweise Arbeitsplätze auf der Kippe. Forscher Klaus Dörre. Allein die Umstellung auf E-Mobilität könnte, das ebenfalls ist die Prognose der IG Metall, bis zu 300.000 Arbeitsplätze der Auto- und Zulieferindustrie kosten. Den Gewerkschaften kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn der Wandel friedlich und sozialverträglich gelingen soll. Aber die Transformation bleibt für sie ein Drahtseilakt. Es steht viel auf dem Spiel, gerade in gewerkschaftlichen Hochburgen. Und wenn die Alte geht, dann kriegst du ihre Badewanne, die Fingernagelbürste und die Fliederteekanne. Und musst du weinen, dann liebe eine Frau. Doch liebe keine, doch lieber keine aus dem Tagebau. Wir haben harte Hände und ein hartes Herz. Die streiten ohne Ende und die sterben früh. Das Gewerkschaftshaus in Cottbus. Treffen mit dem 29-jährigen Elektrotechniker und Gewerkschafter Lars Kaczmarek. Mein Herz lebt und schlägt für diese Region, ganz klar. Die Gewerkschaft hat großen Rückhalt unter den Beschäftigten der LEAG, die den Tagebau und die Kraftwerke in der Region betreibt und der zweitgrößte deutsche Stromversorger ist. Mehr als 80% der Belegschaft sind gewerkschaftlich organisiert. Im Bergbau bist du Kumpel und du wirst mit Du angesprochen. Und wenn du Kumpel bist und mit Du angesprochen wirst, dann ist die Gewerkschaft fürs soziale Gefüge einfach unabdingbar. Der Gewerkschafter ist hin und her gerissen. Er gehört zu den wenigen Gewerkschaftern in der Region, die öffentlich mit Klimaaktivisten von Fridays for Future diskutierte. Es war ein sehr gutes Gespräch und dort haben wir auch tatsächlich eine große Schnittmenge festgestellt. Aber er kann auch die Sorgen der Menschen vor einem erneuten Einschnitt in der Lausitz verstehen, einst das Herz der Energieversorgung in der DDR. Mutti und Vati waren beide im Bergbau gewesen. Mutti hat dann nach der Wende, nach der großen Kündigungswelle, die Arbeit verloren und Vati wird es dann hoffentlich bald irgendwann in die Rente schaffen. Es traf auch seine Generation. München, Berlin, Leipzig oder gleich das Ausland. In meinem Freundeskreis hat es echt fast alle getroffen. Also ich kann sagen, 90% sind wirklich gegangen. Und das ist etwas, was mir sehr wehtut. Die anstehenden Veränderungen seien gewaltig. Also wichtig ist, diesen Prozess der Transformation zu begleiten. Energiewende heißt ja wirklich, alle Bereiche anzufassen. Wir reden ja nicht nur von der Energieerzeugung. Wir reden von Bau, wir reden von Verkehr, wir reden von Frachtverkehr auch, von Flug, also Kerosinverbrauch und alles, was im Prinzip mit damit zusammenhängt. Es trifft ja wirklich jeden Bereich. Und da müssen die Gewerkschaften aktiv gestalten, da müssen sie Forderungen aufstellen, die realistisch sind. Und vor allem dürfen sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vergessen dabei. Die Gewerkschaft IGBCE habe eine konservierende Interessenpolitik betrieben und versucht, das Ende der Braunkohle möglichst lange hinauszuzögern, sagt Gewerkschaftsforscher Klaus Dörre. Dem widerspricht Ute Liebsch, Gewerkschaftssekretärin der IGBCE in Cottbus. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wir haben Verantwortung übernommen in dem Prozess, dass wir gesagt haben, dieses Land lebt von der Energiesicherheit für die Wirtschaft und für die Bevölkerung. Und es wäre fatal gewesen, dann zu sagen, jetzt steigen wir aus der Kohle aus, ohne eine Alternative zu haben, wo der Strom zukünftig herkommt. 40 Milliarden Euro sollen in die beiden Kohlereviere in der Lausitz und im Rheinland fließen, um einen erfolgreichen Strukturwandel zu gewährleisten. Viel Geld angesichts von 20.000 Kumpeln. Trotzdem ist die Unzufriedenheit unter den Beschäftigten groß. Viele wählen die AfD. Also es hat weniger damit zu tun, dass sich Leute mit der Programmatik der AfD beschäftigen oder dass man das ganz brutal ausgedrückt, dass die Leute rechts sind. Das sind wenige, mitnichten. Eher denken die, dass sie mit der Wahl der AfD ihren Protest ausdrücken können. Vielerorts in der Republik ein ähnliches Bild. Das ist ein schwieriges Problem für die Gewerkschaften, dass ein Teil der Mitglieder, das ist ja inzwischen auch belegt, zum Teil überproportional bei manchen Landtagswahlen die radikale Rechte wählt. Das sind in der Regel Mitglieder oder auch Unorganisierte in den Belegschaften, die sich im Betrieb gar nicht äußern. Rechtsradikale Gewerkschafter verlangen häufig eine politische Neutralität von Gewerkschaften. Im Interview sagen die, im Betrieb mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat, in der Gesellschaft mit der AfD. Das ist damit verbunden, sagen, was wären das für starke Gewerkschaften, Linke und Rechte zusammen? Das Problem ist nur von der Rentenfrage bis zum ökologischen Wandel. Wenn sich die Gewerkschaften da neutral verhalten, wenn sie keine Position beziehen, dann werden sie ohnmächtig. Das heißt, man darf diesem Druck in Richtung Gewerkschaften bleiben politisch neutral überhaupt nicht nachgeben. Es widerspricht auch im Grunde der Gründungsurkunde des DGB, nicht? Wo klar ausgesprochen ist, dass narzisstische, rechtsextreme Tendenzen in den Gewerkschaften nichts zu suchen haben. Machtvolle Konzerne als Gegner, Digitalisierung der Arbeit, ökologische Transformation der Wirtschaft, der Abgang einer engagierten Generation Gewerkschafter, mehrere Jahrzehnte Neoliberalismus und weit verbreitet Angst. Die Bedingungen sind schwierig für die Organisation der Arbeitenden im Sinne der Solidarität. Aber es geht. Das zeigt die Organisation prekär Beschäftigter nach den Hartz-Reformen. Da hat es einen spektakulären Lernerfolg eigentlich in allen Gewerkschaften gegeben, nicht? Dass man gesagt hat, wir können diesen Bereich prekärer Arbeit gerade nach den Hartz-Reformen überhaupt nicht mehr ignorieren, sondern wir müssen da organisieren, um auch Druck von denen zu nehmen, die fest angestellt sind. Aber in der Krise verlieren Leiharbeiter als erstes ihren Job und geben dann schnell auch ihr Mitgliedsbuch zurück, weil sie auf jeden Cent angewiesen sind. Es ist schwierig, diese Rekrutierungserfolge im prekären Bereich zu verstetigen. Das gilt für die IG Metall. Es gilt aber auch für so eine kleine Gewerkschaft wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Die Gewerkschaften haben erfolgreich für einen Mindestlohn gekämpft. Die IG Metall bei ihren Tarifverträgen neben dem Geld auch mehr Flexibilität der Beschäftigten erreicht. Die IG Metall hat auch viele Erfolge bei der Organisation kleiner und mittlerer Betriebe, selbst auf dem schwierigen Terrain in Ostdeutschland. Als Beispiel nennt Klaus Dörre die Automobilzulieferer in der Region Zwickau. Das sind junge Leute, die anders als diese Generation, die noch stark daran interessiert war, jeden Arbeitsplatz zu erhalten, ganz andere Ansprüche an Arbeit entwickeln. Die wollen jetzt guten Lohn, die wollen jetzt gute Arbeitsbedingungen, die nehmen weniger Rücksicht auf das Wohl des Betriebes. Nun steht eine Herkulesaufgabe an. Die gewerkschaftliche Erschließung des neuen Tesla-Werks in Brandenburg, wo Zehntausende Arbeitsplätze entstehen sollen. Eine gute Nachricht für die Region, aber Elon Musk ist ein schwieriges Gegenüber. Aus den USA wissen wir ja, dass er jetzt zumindest als Gewerkschaftsfreund nicht bekannt ist. Birgit Dietze ist als Bezirksleiterin für die Aktivitäten der IG Metall in der Region verantwortlich. Wie schwierig es wird, zeigen einige Niederlagen der IG Metall. Sie hat vergeblich eine US-Gewerkschaft bei dem Versuch unterstützt, in dem dortigen VW-Werk eine Gewerkschaft zu gründen. Sie scheiterte auch mit dem Versuch, einen Tarifvertrag bei dem Maschinenbauer Prüm in der Eifel abzuschließen, der zu Tesla gehört. Ob wir dann hier ohne oder mit Tarifvertrag sein werden, diese Frage wird sich im Laufe der Zeit stellen. In die Karten schauen lässt sich die IG Metall nicht. Sie wird wohl Organizer schicken und präsent sein. Wir sind dabei, ein Büro zu eröffnen, relativ nah am Werksgelände, sodass wir auch ganz unmittelbar und vor Ort ansprechbar sind. Für die IG Metall ist es eine Aufgabe, aber nicht die einzige. Die IG Metall muss sich neu erfinden. Mitgliederstärkste Gewerkschaft der Welt, darf sich auch keine Illusionen machen, wenn es die IG Metall als einen einflussreichen Akteur nicht mehr gäbe, sähe dieses Land deutlich anders aus. Das sehen wir immer wieder in den Krisensituationen, nicht? Da, wo sie Tarifverträge, starke Betriebsräte haben, da können sie Langzeit-Kurzarbeit durchsetzen. Anderswo nicht. Auch in anderen europäischen Ländern nicht. So, aber diese Gewerkschaft ist in ihren Hochburgen gefährdet. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und das wissen die, das treibt sie um. Gleichzeitig verändert sich das gesellschaftliche Klima. Die Versprechungen des Neoliberalismus haben sich für viele Menschen als heiße Luft erwiesen. Viele leiden unter den Folgen von Egoismus und Konkurrenz. Solidarität ist fraglos ein Bindemittel für Menschen mit Anliegen. Welch starke Bande Menschen knüpfen können, zeigt sich bei einem traurigen Anlass. Völlig überraschend stirbt Christian Krähling im Dezember 2020 mit 43 Jahren. Wegen Corona können nur wenige Menschen zur Beerdigung. Mitstreiter aus 5 Ländern lassen ihn bei einem Livestream noch einmal lebendig werden. Auch Andreas Gangel redet. Das war sowieso immer seine Intuition, andere zu motivieren, aktiv zu werden. Auch wenn er oft selbst aktiv war. Christians Tod hat mich schwer getroffen. Er bringt uns nicht vom Weg ab, er versaut uns nicht den Tag. Von unserer Solidarität, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für unser Recht zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, ihr ändert nicht die Zeit. Ein Dreivierteljahr später. Für mich ist das Vermächtnis, seine Arbeit weiterzuführen. Auch wenn ich das vielleicht in dem Können nicht so drauf habe wie er, aber diese Sache fortführen, diesen Kampf weiterführen. Die Situation hat sich verändert. Viele gewerkschaftlich organisierte Kollegen und Kolleginnen haben das Unternehmen verlassen. Weil sie sagen, ich habe keine Lust mehr auf Amazon, ich gehe weg. Und wir haben eigentlich seit 2015 hauptsächlich Flüchtlinge eingestellt. Sprachliche Barrieren erschweren die Sache mit der Solidarität. Aber mancher Flüchtling tritt der Gewerkschaft bei. Da müssen wir halt sehen, dass die dann wieder ihre Landsleute ansprechen, dass die mitmachen. Da ist natürlich auch nicht nur allein von der Befristung her der Druck immer da, also, sondern auch vom Aufenthaltsstatus der Kollegen. Es sind Leute, die arbeiten 4 Jahre für Amazon, haben aber immer noch nur einen befristeten Aufenthaltsstatus. Müssen immer mit der Angst leben, dass sie wieder abgeschoben werden. Und das ist auch schwierig, solche Leute dann für einen Arbeitskampf zu organisieren. Aber die gewerkschaftlich Organisierten verstecken sich nicht mehr. Unsere Verdi-T-Shirts, ne, und die werden ganz offen, werden die im Unternehmen getragen. Also die Leute zeigen sich ganz offen, dass sie Verdianer sind. Wie erklärt er sich den Wandel? Ich denke mal, weil wir halt auch im Betrieb aufgetreten sind als Gewerkschaftler und aktiv und Leute angesprochen haben und uns öffentlich im Betrieb gemacht haben und uns ist nichts passiert. Er selbst pariert auch die Frage, ob er den Abbruch seines Studiums bereue. Ja, es war halt, wie es war. Ne? Es ist, wie es ist. Ich kann es ja nicht mehr ändern. Es ist, und klar, hätte vieles leichter gemacht, wenn ich den Studienabschluss bekommen hätte. Dann würde ich sicherlich heute nicht bei Amazon arbeiten. Aber dann wäre ich heute auch nicht der Gewerkschafter, der ich heute bin. Die Sache mit der Solidarität. Wie Gewerkschaften um Einfluss kämpfen. Feature von Kaspar Domen. Sprecher Philipp Alfons Heidmann. Ton und Technik Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regie Günter Maurer. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk 2021.